kehret sich nun heut das bange Leid, mit welchem Israel geängstet und beladen in lauter Heil und Gnaden, in lauter Heil und Gnaden. Der Löwe aus Davids Stamme ist erschienen, sein Bogen ist gespannt, das Schwert ist